Wie schon am Mittwoch war die Sitzung des Koalitionsausschusses von CDU und SPD auch gestern immer wieder unterbrochen worden. Erst kam von Sitzungsteilnehmern der Hinweis, man habe sich in einigen Fragen schon geeinigt. Dann wieder gab es ein Kopfschütteln mit der Bemerkung, es sehe nicht gut aus. Nach erneuten zähen Verhandlungen stand gestern Nachmittag schließlich fest, die Große Koalition in Schleswig-Holstein wird am aktuellen Streit über die Schuldenbremse und den Sparkurs nicht zerbrechen. Der CDU-Landesvorsitzende und Ministerpräsident Peter Harry Carstensen teilte nach den Verhandlungen mit, dass Schleswig-Holstein auf die beabsichtigte Klage gegen die Schuldenbremse im Grundgesetz verzichten wird. Das heißt also, die Veränderungen, die beschlossen worden sind und die demnächst durch den Bundespräsidenten als Grundgesetzänderung unterschrieben werden, sind für uns Rechtsgrundlage und somit auch verbindlich. Das heißt also, die Verbindlichkeit des Grundgesetzes hier in diesem Punkt wird anerkannt, wird vollzogen. Wir haben uns unter die Rechtsetzung des Grundgesetzes hier zu stellen und werden dieses durch eine Klage nicht anzweifeln. Alle Fraktionen des Schleswig-Holsteinischen Landtags sehen in der Schuldenbremse im Grundgesetz eine Beschneidung von Rechten der Länderparlamente. Die SPD hatte ein Neuverschuldungsverbot außerdem lange generell abgelehnt, um nicht auch in den Bereichen Bildung und Sicherheit sparen zu müssen. Die CDU dagegen wollte eine eigene Schuldenbremse in der Schleswig-Holsteinischen Landesverfassung verankern. Der Streit ist jetzt beigelegt. SPD-Landeschef Ralf Stegner begründete das Einlenken der SPD mit der Wirtschaftskrise einerseits und der Grundgesetzänderung andererseits. Wir haben eine neue Situation dadurch, dass im Bundestag und Bundesrat die Föderalismusreform 2 durch eine Grundgesetzänderung umgesetzt worden ist. Und dies führt dazu, dass wir die Spielräume, die ohnehin sehr knapp sind im Landeshaushalt, nur dadurch erweitern können, dass wir uns mit konstruktiver Herangehensweise, aber auch mit aller Entschlossenheit daran machen, die Einsparungen vorzunehmen, die erforderlich sind, und damit zurechtzukommen. Die CDU war mit der Forderung in die Verhandlungen gegangen, bis 2020 5.000 Stellen einzusparen, und zwar in allen Ressorts. Das ist fast ein Zehntel der Landesbediensteten. Dagegen hatte sich die SPD gewehrt und die Bereiche Bildung und Sicherheit zum Tabu erklärt. Die SPD ist nun, wie Ministerpräsident Carstensen sagte, den Vorschlägen der CDU sehr weitgehend gefolgt. Meine wichtigste Botschaft heute ist, wir werden ab dem Jahr 2020 keine neuen Schulden mehr machen. Das strukturelle Defizit wird jedes Jahr um 10% des Ausgangswerts im Jahr 2010 gesenkt. Es werden insgesamt 4.800 Stellen Schritt für Schritt bis 2020 abgebaut. Bis zum Jahr 2015 werden wir davon bereits 2.700 Stellen erreicht haben. SPD-Chef Stegner hob hervor, was bei dieser Einigung die Handschrift der SPD erkennen lasse. Wir haben ausdrücklich hineingeschrieben, dass betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen sind. Und wir haben auch ausdrücklich hineingeschrieben, und auch darauf lege ich Wert, dass wir die Vollzugsbeamten bei der Polizei, dass wir den Justizvollzug und dass wir das, was wir an Lehrern im Unterricht haben, in solche Maßnahmen nicht einschließen wollen. Das wäre aus unserer Sicht nicht vertretbar. In den Bereichen Bildung und Sicherheit sollen Stellen also nur in der Verwaltung entfallen. Die Einzelheiten der Einsparungen müssen nun noch ausgearbeitet werden. In einem weiteren Punkt hat sich die SPD ebenfalls nicht durchgesetzt. Nur das dritte Kita-Jahr wird in Schleswig-Holstein gebührenfrei, das erste und zweite nicht. Das könne man sich nicht erlauben, sagte Carstensen. Die Koalitionspartner haben auf Vorschlag der SPD außerdem vereinbart, einen Pakt für Beschäftigung mit Gewerkschaften und Arbeitgebern zu schließen und alle Förderprogramme so abzustimmen, dass die Sicherung von Arbeitsplätzen Priorität habe. Die CDU habe gern zugestimmt, sagte Carstensen. Ob die Große Koalition in Schleswig-Holstein, die schon mehrmals kurz vor dem Ende stand, nun bis zum Ende der Legislaturperiode im kommenden Frühjahr gesichert sei, mochte der Ministerpräsident nicht versprechen. Er könne nicht sagen, was demnächst noch an Tsunamis komme, so Carstensen.